Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag. Also mein Sonntag war wirklich ziemlich entspannt, weil ich habe mich entschlossen, heute auch nicht ins Gym zu gehen. Unglaublich. Also ich war jetzt gestern nicht im Gym und heute nicht im Gym. Also völlig entspannt. Morgen beginne ich den Tag mit Joggen und morgen Abend werde ich dann irgendwann ins Gym gehen. So ist der Plan und morgen habe ich viele Termine. Aber das läuft und ich habe gedacht, ich gönne mir jetzt erstmal 2 Tage Erholung, um einfach ein bisschen ja, den Körper wieder zu resetten und dann wieder eine schöne erholte Basis zu haben, um wieder richtig schön durchzustarten. Das musste auch einfach mal sein. Und es war auch ziemlich gut. Also heute Morgen habe ich einen schönen ausgiebigen Spaziergang mit Kimber noch gemacht. Eine große Riesenrunde durch den Wald und dann habe ich den großen Bären jetzt dann gegen Mittag zu meiner Ex gebracht, weil ich morgen, wie gesagt, den ganzen Tag voller Termine habe. Und da würde mir leid tun, wenn er den ganzen Tag alleine wäre. Sie ist zu Hause. Also. Schöne Sache. Ist er wenigstens, kann sie noch dafür herhalten, ihn zu beschäftigen. Und das finde ich dann auch super, dass er nicht alleine ist und Gesellschaft hat. Ja, so sieht das aus. Und dann freue ich mich auch schon wieder, wenn ich ihn wiederhole. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist es, solltest du mit deiner Freundin oder Frau, ganz gefährliches Thema, wenn du eine Frau hast, wirst du in der Regel schon mit ihr zusammen wohnen, aber solltest du mit deiner Freundin zusammenziehen? Ja, und da gibt es natürlich erstmal ganz klar von Coach Magic: No! Tu es nicht. Tu es nicht. Absolut nicht. Ich fange mal an mit meiner Immobilienmaklerperspektive. Also, ich habe ja, wie ihr ja wisst, bin ich ja Immobilienmakler, verkaufe Häuser und Wohnungen. Und in meinem Job ist es so, dass die Paare bei mir beispielsweise ein Einfamilienhaus kaufen. Happy Wife, Happy Life. Völlig in love, die Männer nenne ich immer McLovin, also so richtige Blue-Piller, so war ich auch, ich will mich als nichts Besseres verkaufen. Und träume natürlich noch diesen Traum von diesem gemeinsamen Eigenheim und dieses Zusammenleben im Eigenheim, eine Familie gründen und alles, wie das so in unserer Blue-Pill-Matrix quasi in uns Männer reinkonditioniert wurde. Wir haben es ja alle in der Regel so von klein auf mitbekommen, dass das ein erstrebenswertes Ziel ist. Und damit verdiene ich mein Geld. Will ich mich so nicht drüber beschweren, dass die das machen. Ich möchte es nicht wieder tun. Ich möchte euch davon auch abraten. Also dann verdiene ich lieber an euch kein Geld und ihr könnt quasi euch ja, diesen Seelenschredder ersparen. Also wir haben jetzt hier beispielsweise bei uns einen Ort weiter, da haben sie jetzt so viele Einfamilienhäuser aus dem Boden gestampft. Für mich sind das Särge. Ich sehe nur noch Särge. Früher hätte ich schicke Einfamilienhäuser gesehen, heute sehe ich da Särge stehen. Ja, die tun das jedenfalls und jetzt kommt das Erschreckende daran, dass sie das tun, ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Jetzt verdiene ich das erste Mal Geld. Und 4 Jahre später ruft mich das gleiche Paar wieder an. Sie haben sich total zerfetzt. Es gibt keinen Weg zurück mehr, keine Zusammenleben mehr möglich, kein Aussöhnen mehr möglich. Das Haus soll wieder weg. Sie wollen wieder getrennte Wege gehen. Und das passiert häufiger, als ihr glaubt. Und dann verdiene ich nochmal. Und jetzt verkaufe ich das Haus wieder an das nächste Paar, das quasi genau das Gleiche wiederholt, was das Paar gerade schon hinter sich hat, das gerade aus diesem Haus auszieht. So weit habe ich die Schlange schon mal bedient quasi, aber das dritte Mal hatte ich jetzt noch nicht, muss ich ehrlich sein. Das kommt bestimmt auch noch. Also, dass ich ein Paar, das das Haus kauft, mich wieder anruft in 4 Jahren, dass ich das Haus wieder verkaufe an das nächste Paar und dass das Paar mich dann wieder anruft. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nicht, aber das wird mit Sicherheit auch noch kommen. Oder auch wenn ich das Haus nicht verkauft habe, ich kriege sehr viele Häuser und Immobilien angeboten, auch einfach Trennungsobjekte, wo die beiden auch unversöhnlich zerstritten sind und das muss einfach weg. Und dann wollen sie ihre Beute machen und unbedingt getrennte Wege gehen. Und ja, das ist halt wirklich erschreckend. Und wie die Frauen dann auch teilweise über ihre Noch- oder Ex-Männer, Ex-Freunde reden mit dem Makler, das ist dann also auch wirklich augenöffnend, wenn sie dann beispielsweise sagen, ja, also nee, also das muss jetzt der Makler verkaufen. Mein Freund versucht das jetzt schon seit 4 Monaten, der kann das nicht. Der erzählt den Leuten immer so viel komisches Zeug, was die gar nicht hören wollen. Und also ganz, ganz abfällig reden sie über seine Fähigkeiten und die sind fertig mit den Männern. Und wenn ihr das gehört habt, wie respektlos die über ihre Männer reden, dann man will das einfach nicht. Weil wie gesagt, das ist keine Statistik, die ich irgendwo nachgelesen oder nachgeschlagen habe. Das ist einfach Statistiken aus meiner täglichen Erfahrung. So, dazu kommt, dass ich ja jetzt, wie ihr wisst, 38 Jahre alt bin und viele Freunde, die ich habe und hatte, die haben immer wieder mit Frauen zusammengelebt und sind danach wieder nicht mehr mit dieser Frau zusammen und gehen wieder getrennte Wege. Ich habe irgendwann in meinem Freundeskreis gesagt, ich mache nur noch für einen Freund einen Umzug pro Jahr, weil das irgendwann hat das Ausmaße angenommen, dass man hätte 7, 8 Umzüge im Jahr mitmachen können. Und ich habe dann einfach im Freundeskreis gesagt, so Leute, ihr seid immer für mich da, ich helfe euch auch, das ist gar keine Frage, sage ich, aber ich mache nicht mehr 8 Umzüge im Jahr, sage ich, das ist mir zu bescheuert. Ich mache einen Umzug im Jahr, sage ich, für irgendwen von meinen Freunden, sage ich, und jeder von euch kann, wer zuerst kommt, mal zuerst, sage ich, darf gerne darauf zugreifen und sagen, du, hilf mir beim Umzug, bin ich für dich da. Aber wenn ich einen Umzug im Jahr gemacht habe, 2019, braucht mich im Jahr 2019 niemand mehr zu fragen nach irgendeinem Umzug. Ich mache nur einen Umzug pro Jahr, so, weil das hat irgendwann eine Größenordnung angenommen, da will man einfach nicht mehr dabei sein. Und ja, deswegen keiner von denen, das hat einfach keine Chance. Dieses Modell ist heutzutage im Jahr 2020 sowieso, aber das war schon 2010 so, aber 2020 ist dieses Modell sowieso vorbei. Ich habe es am eigenen Leib auch wieder erfahren müssen. Was den Mann dazu verleitet, zusammenzuziehen, ist ja dann auch oft, dass man darüber nachdenkt, ja okay, so, ich habe die Frau, die ich gern habe. Dieses Wort Liebe, keine Ahnung, brauche ich gar nicht mehr aussprechen, aber ich habe eine Frau, die ich gern habe. Und auf die habe ich jetzt möglicherweise auch noch Zugriff im Bett jeden Abend. So stellt sich der Mann das ja vor. Zusätzlich kommt die Kostenersparnis, die man sich so denkt. So, ja, ich habe die Kostenersparnis. Sagen wir mal, die Miete wäre 600 Euro, sie zahlt ihren Beitrag 300 Euro. Dann müsste ich selber nur noch 300 Euro aus eigener Tasche zahlen. Und als Mann habe ich auch gedacht, ja, so eine Frau, die hilft mir dann beim Bügeln, die macht die Wäsche, die macht Essen, die ist freundlich, ich habe jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Und ja, so all diese Vorstellungen, die man so hatte. Und eigentlich hätte man nur von zu Hause gucken müssen, wie ist denn meine Mutter mit meinem Vater umgegangen? So, hat das so reibungslos funktioniert? Und wie war das eigentlich bei den anderen Familien von meinen Freunden? Aber so vorausschauend war ich einfach nicht, weil ich ja selber die Erfahrung halt selber machen musste. Ich hätte es lernen können, wenn ich den offenen Blick gehabt hätte. Den hatte ich damals aber nicht. Ja, jedenfalls denken wir gewinnen etwas. So, und wenn wir dann jetzt aus unserer Wohnung rausgehen, also ich würde jetzt hier meinen Haushalt aufgeben beispielsweise, den ich mir jetzt wieder gegönnt habe quasi. Ich musste mich ja wieder neu einrichten mit neuer Waschmaschine, neuem Tisch, neuem Bett. Wir hatten ein Wasserbett, das bleibt dann da und so weiter. Neuer Küche, all diese Dinge, die man dann plötzlich wieder braucht. So, die man vorher schon hatte, gemeinsam dann. Dann hat man seine Dinge dann quasi aufgelöst, hat gemeinsame Dinge angeschafft, alles ist wieder weg. Man geht, oftmals geht der Mann. Muss ich alles wieder anschaffen. So, wenn jetzt hast du bei 300 Euro Ersparnis der Miete pro Monat 3.600 Euro im Jahr gespart. Also für 3.600 Euro Ersparnis pro Jahr hast du deinen Frieden aufgegeben. Das ist das, was am Ende dabei rauskommt. Weil das ist ja wieder mit seiner Freundin zusammenleben, jedermann weiß es, man sagt automatisch, so, ich gehe jetzt. Ich gehe mit dem und dem da und dahin. So, das ist aber eine Form von Rechtfertigung. Wie früher bei Mutti. Mama, ich gehe jetzt da und treffe mich mit Sebastian. Wir wollen noch keine Ahnung was. Ja, wann bist du denn wieder da? Ja, irgendwann dann und dann. So war das mit 15 und so ist es dann mit 35 auch wieder. Wenn man dann zu seiner Freundin sagt, ja, Julia, ich bin dann, ich bin mal weg, ich treffe mich mit dem und dem, wir wollen das und das. Ja, okay, aber vergiss nicht auf dem Weg noch den Müll mit rauszunehmen, der wird morgen abgeholt. Und mach nicht so lange, du wolltest morgen früh noch das und das im Garten machen. Boah, ich habe selber so gehört. Ich meine, ich war da jetzt nicht, am Ende des Tages habe ich auch gesagt, pass auf, wie du mit mir redest und das ist dann schon intensiver geworden, weil sie sehr, sehr bestimmend ist quasi. Und irgendwann, das ist ja genau diese Geschichte, wenn die am Anfang so wären, das ist ja dieser Coach Greg Adams aus Amerika, müsst ihr mal gucken, ist sehr interessant, wenn ihr Englisch könnt, der nennt das The Bait and Switch, das heißt das Anlocken und Umschalten. Also das Problem, was wir Männer haben, ist, wir würden ja mit der Frau nicht zusammenziehen, wenn sie schon von Anfang an diese widerspenstige, unfreundliche Hexe wäre. Würden wir das nicht machen. Wir machen das also, weil sie freundlich ist und uns zugetan ist. Jetzt ist es aber so, für eine Frau interessiert niemals, was wir Männer für sie in der Vergangenheit getan haben. Das spielt keine Rolle. Für die Frau ist nur wichtig, was tut der Mann jetzt gerade für sie und was kann er in der Zukunft noch für sie tun. So, und solange sie da noch ein Verbesserungspotenzial sieht, so erstmal dieses Zusammenziehen zum Beispiel in eine Mietwohnung. Jetzt sieht sie, okay, der geht arbeiten, durch ihn vergrößern sich beispielsweise meine Bonität gegenüber einer Bank. So, und jetzt kann ich, wenn ich diesen Mann dahingehend manipuliere oder beziehungsweise ihn auf Linie bringe, dass er den Kredit mit unterschreibt für so ein Haus, kann ich mir mein Traumhaus beispielsweise erfüllen, was sie sich alleine nie erfüllen könnte. So, jetzt ist es so, dass wir Männer sagen, okay, die Frau ist wirklich mir zugeneigt, sie tut mir gut, sie liefert mir Quality Time und sie ist freundlich und sie macht mir Essen und sie bespaßt mich im Bett und ich bin damit wirklich zufrieden, sie massiert mich und so weiter. Das ist diese Bait-Phase, also dieses Locken, Locken, Locken, damit wir das mitmachen. Weil die Frau in der Zukunft weiß, der Mann kann und wird noch was für sie tun. So, jetzt kommt dieses Einfamilienhaus zum Beispiel. So, oder, und dann vielleicht sogar noch das Kind. Und bis sie das alles hat, ist sie noch irgendwie umgänglich. Wenn sie das alles hat, kommt der Switch. So, jetzt sieht sie, okay, dieser Mann ist jetzt an seinem Limit. Der kann nicht mehr für mich tun. Aus dem kann ich nicht mehr rauspressen. Und dann zeigt sie ihr wahres Gesicht. Dann schaltet sie um. Und das, was ihr dann zu sehen bekommt, ist wirklich, ich habe es gesehen, ich hätte es, wenn ich so nicht gesehen hätte, bei mir, bei Freunden, im Verwandten, Bekanntenkreis, überall, wenn ich das so nicht gesehen hätte, hätte ich selber wahrscheinlich nicht geglaubt aufgrund dieser Blue Pill Konditionierung, in der ich groß geworden bin. Und in dem Moment bist du als Mann extremst verwickelt. Das ist quasi die Hölle auf Erden, sage ich euch, weil ihr wohnt da, ihr habt alles da, ihr habt gemeinsame Tiere, ihr habt gemeinsame Kinder, was ich jetzt nicht hatte, aber wir haben gemeinsame Tiere, das ist wie gemeinsame Kinder. Ich bin bis heute mit ihr verwickelt, aufgrund der gemeinsamen Tiere beispielsweise. So, andernfalls hätte ich mein Handy gegen die Wand geworfen oder sie blockiert, hätte sich erledigt gehabt. Dieses Mädchen hätte nie wieder mit mir nur noch ein Wort an mich richten dürfen. So bin ich aber durch die gemeinsamen Tiere auch auf ihre Zusammenarbeit immer noch angewiesen. Und deswegen kann ich auch verstehen, wie das mit Männern ist, die Kinder mit so einer Frau haben. Ich habe Frauen gesehen, die Kinder haben mit einem Mann, von dem sie sich getrennt haben und den Kindern erzählt haben, wie schlecht der Vater ist und dass der Vater die ganze Schuld hat. Ich habe ja hier mal ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass du niemals einer Frau glauben sollst, wenn sie über ihren Ex irgendwas erzählt. Also bilde dir niemals eine Meinung aufgrund der Aussagen einer Frau über einen anderen Mann. Sprich immer erst mit dem Mann. Weil die Frau erzählt nicht die Wahrheit. Die erzählt nicht die Wahrheit. Die kann sich selber keine Schuld eingestehen. Das ist in ihrem Wesen gar nicht möglich. Sie erfindet irgendwelche Geschichten, um die Schuld von sich wegzuschieben, damit sie in einem besseren Licht dasteht. Wenn sie ihre Verfehlungen mal gespiegelt oder wenn die Abrechnung kommen würde auf einem Blatt Papier, was sie für Verfehlungen hatte, dann müsste sie sich normalerweise, wenn es gerecht wäre, wie gesagt, ich möchte es hier gar nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist tatsächlich so und das können die sich gar nicht eingestehen. Das würde bei denen, das würde seelische Schmerzen auslösen, wenn sie realisieren müsste, wie unfair sie mit dem Mann, der alles für sie getan hat, umgegangen ist. Und wie sie jetzt im Nachhinein noch über den redet und den schlecht macht und auch noch vor ihren Kindern. So, und ihr gebt einfach komplett eure Freiheit und eure Selbstbestimmtheit auf. Wenn ich jetzt überlege, ich kann jetzt, wenn ich mit irgendeiner Frau interagiere, und das ist ja das Ding, Frauen fühlen sich sehr angesprochen von Stärke. Von Stärke, Unabhängigkeit, von dieser Alpha-Geschichte. So, dass du ein Alpha bist, der seinen eigenen Weg gehen kann beispielsweise. Der sich selbst in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, der seine eigenen Ziele verfolgt, ungeachtet dessen, was eine Frau davon hält. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Jetzt ist es aber so, wenn ihr mit der Frau zusammen wohnt, könnt ihr logischerweise gar nicht mehr richtig eure eigenen Ziele verfolgen, weil eure eigenen Ziele sind mit ihren Zielen verwoben. Das ist ein ganz gefährliches Konstrukt. So, was ist jetzt noch dein Ziel, was ist ihr Ziel und was ist euer Ziel? Also da den Durchblick, und dann habt ihr ja auch gemeinsame Geschichten. Also wenn ich schon allein überlege, wie sie mich provoziert hat beispielsweise in diesem Zusammenleben, im Streit beispielsweise, und wir haben da zwei Australian Shepherds. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie das mit Kindern ist. Das sind sehr sensible Hunde. So, wenn wir jetzt keine sensiblen Tiere, also ich kann auch in dem Streit dann mit ihr nur mit angezogener Handbremse laufen und kann sie gar nicht richtig auf ihre Position setzen, so wie sie das bräuchte, weil dann mein Hund anfängt zu leiden. Also der wimmert dann auf dem Boden, weil wir uns streiten. Also ruder ich zurück, fahr die Intensität des Streits wieder zurück, aber das ist genau falsch. Weil sie bräuchte ja diesen Druck, um zu verstehen, was hier überhaupt los ist. So, also fahre ich die Intensität in diesem Zusammenleben wieder zurück. Das ist dann natürlich eine Form von Schwäche für sie. Aber für mich ist es eigentlich eine Form von Stärke, dass ich sage, okay, ich plack mich jetzt mit dir nicht rum, weil da leiden Dritte drunter und das kann ich nicht akzeptieren. So, und somit hat man dann immer so Streits, die quasi gar nicht beendet werden können. Und die schleppt man durch diese ganze Beziehung durch. ja, das ergeben sich also so weitreichende Dynamiken raus. Und auch wenn ihr nicht verheiratet seid, keine Kinder habt, keine gemeinsamen Tiere habt, kann es trotzdem so sein, dass der Staat nach einer gewissen Zeit sagt, das ist eine eheähnliche Gemeinschaft. Das heißt, auch wenn ihr als Mann dann geht, könnt ihr immer noch der Frau gegenüber unterhaltsverpflichtet sein. Das ist auch ein großes Risiko. Das wissen die meisten hier gar nicht, die meisten Frauen. Ich wollte es auch eigentlich gar nicht sagen. Vielleicht schneide ich es auch wieder raus. Ich will die Frauen gar nicht schlauer machen, als sie sind. Weil ich weiß ja, 15% der Frauen hören hier auch zu. Ich lasse es trotzdem drin. Dass ihr das einfach mal gehört habt, könnt ihr selber mal googeln, wie sich das so miteinander verhält. Und das sind halt für uns Männer enorme Risiken. Jetzt haben wir aber beispielsweise noch ein Risiko. Ich habe das beispielsweise von einem guten Freund von mir. Der ist auch Unternehmer, der hat ein supergenes Unternehmen und hat seine Freundin kennengelernt, die ist Unternehmensberaterin. So, die hat noch nie ein Unternehmen geführt, aber die arbeitet in so einer Consulting-Firma und verdient auch gutes Geld und berät Unternehmen, wie man Unternehmen richtig führt, hat aber nie ein Unternehmen geführt. Das ist für mich ein Paradoxon, das passt bei mir nicht zusammen im Kopf. Kognitive Dissonanz und so. Das ist für mich nicht möglich, aber lassen wir das mal weg. So, der war auch toll, recht Bluepill, der gute Mann, ist mit ihr wieder zusammengezogen, eine schöne Wohnung. Und wie konnte es anders sein? Ihre Stelle wurde abgebaut. Also auch eine teure Mietwohnung, also wirklich, wirklich teuer. Also so im Bereich 1.500, 1.800 Euro Miete, dass sie sich geteilt haben, was dann auch kein Problem ist, weil jeder zahlt seine Hälfte und wohnt in einer dekadenten Wohnung, was Feines ist. So, jetzt verliert sie ihre Arbeit und wohnt trotzdem in der Wohnung und dann kommt wieder der Helferinstinkt des Mannes, der Beschützerinstinkt des Mannes. Dann schmeißt man die Alte ja nicht raus, sondern schleift die durch. So. Und jetzt hat man eine riesen Wohnung, die man sich alleine nie genommen hätte, die doppelten Kosten. Eigentlich wollte man die halben Kosten haben, jetzt hat man die doppelten Kosten. Es geht unendlich so weiter. Und jetzt, wenn er dann abends nach Hause kommt, hat er mir auch erzählt, dann hat sie irgendwas zu quaken, sie shit-testet ihn, das geht ihm gewaltig auf den Zeiger, sodass er dann nach 10 Minuten diesen Wahnsinn dann einfach in sein Auto steigt und geht. Also er geht dann aus der Situation raus und fährt dann irgendwo hin, in irgendeine Bar oder wo er irgendwo mal ein bisschen abhängen kann, damit die sich zu Hause wieder beruhigt. Die beruhigt sich dann irgendwann, schreibt ihm, kommt wieder nach Hause und naja, so wie das halt so ist. So, jetzt überlege ich mir aber, das ist alles völliger Unsinn. So, wenn du als Mann alleine lebst, hast du die ultimative Superpower. Und da rede ich dann morgen nochmal drüber. Das ist auch nicht nur die Superpower in Beziehungsdynamiken, sondern auch in Verhandlungen und so weiter. Einfach zu gehen. Wenn die einem gewaltig auf den Wecker geht und den Teufel in sich nicht im Zaum halten kann, dann habt ihr immer die Möglichkeit, wenn ihr alleine wohnt und mit niemandem zusammen, ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig. Ich steige in mein Auto, ich bin unabhängig, ich fahre. Mit deinem BS placke ich mich nicht mehr rum, würde ich sagen. Gar nicht mehr. Lösch meine Nummer. So, und das strahlt für die Frau aus, oh mein Gott, das ist ein Mann von Qualität. Der ist unabhängig, kann den nicht kontrollieren. Und das wiederum erzeugt bei ihr Anziehung für diesen jeweiligen Mann. Ihren Typen zu Hause, der da auf dem Sofa sitzt und nur noch Playstation spielt und sich gar nicht mehr traut, was zu sagen und hofft, dass seine Freundin ihn jetzt da nicht wegschickt vom Fernseher, weil gleich Germany's Next Topmodel kommt. So, vor dem hat die keinen Respekt. Vor dem hat die absolut keinen Respekt. Sie hat nur Respekt vor dem Typen, der sagen kann, weißt du was, was du hier erzählst, das interessiert mich überhaupt nicht, mit dir will ich mich nie wieder unterhalten. Geh deinen Weg, geh weiter. So, das respektieren die Frauen. Das kann man aber auch nur, wenn man alleine wohnt. Nur wenn man alleine wohnt, kann man raus aus der Situation. So, das Ding ist vorbei, das Gespräch ist zu Ende, ich habe keinen Bock mehr, mich mit dir rumzuplacken. Das geht, weggehen, fertig. So wäre ich jetzt beispielsweise, so bin ich jetzt auch, wenn ich mich mit irgendeinem Mädchen unterhalte und die erzählt, vom Pferd, irgendwas vom Pferd. Wenn ich irgendwas vom Pferd höre, drehe ich mich auf der Stelle um und gehe einfach los. Das Thema ist für mich ein für alle Mal vorbei. Ich möchte mit so einem Mädchen nicht mal mehr 12 Stunden verbringen. Wenn die mir irgendwas erzählt, ihre Reitbeteiligung, sie muss noch in den Stall, sie muss abäppeln, sie muss, der Tierarzt kommt zum Pferd, ich drehe mich auf der Stelle um, dann lasse ich von meinem gelben Flitzer die Hinterräder durchdrehen und dann bin ich weg. Egal, was die erzählt, es spielt für mich keine Rolle mehr, keine Minute Zeit dafür. Und das ist halt wirklich, diese Freiheit habt ihr halt nur, wenn ihr alleine wohnt. Weil wenn ihr zusammen wohnt, müsst ihr immer wieder zurück. Ihr könnt ja eigentlich gar nicht weg. Ja, ihr könnt mal ein paar Tage beim Kumpel pennen. Ja, ihr könnt mal ein paar Tage. Und dann beruhigt sie sich auch wieder. Dann lockt sie einen auch wieder, um dann das Gleiche wieder zu wiederholen. Und deswegen ist Zusammenwohnen für mich überhaupt gar keine Option mehr. Hier kommt mir nie wieder eine Frau rein. Und wenn sie meine ganze Miete bezahlen will, es spielt keine Rolle. Wenn sie meine Miete bezahlen will, wenn sie jedes Mal mein Auto volltanken will, wenn es leer ist, kann sie alles gerne machen, aber sie zieht hier trotzdem nicht ein. Das ist meine Freiheit und mein Frieden im Geist ist unbezahlbar. Und ich kann euch das nur raten, wirklich sich das zu Herzen zu nehmen und wohnt grundsätzlich alleine. Weil mit dem Frieden im Geist könnt ihr ein X-faches an Geld machen, sodass es auf diese bisschen mehr Miete gar nicht mehr ankommt. Das muss man sich einfach mal als Mann, was man da, also jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, die Frau ist da, ihr kennt es doch alle. So, wenn man jetzt 3, 4, 5, 6 Jahre zusammen ist, die hat doch nur noch was zu quacken. So, ich habe Paare gesehen, die haben sich neue Häuser gebaut, auch mit denen ich befreundet bin. 2 Jahre später gefällt ihnen das Bad nicht mehr, was sie neu eingebaut haben. In ein nagelneues Haus von 2018, 2012 reißen die das Bad wieder raus, weil es ihr nicht gefällt. Und ich würde sagen, auf so eine Idee kommt, glaube ich, kein Mann. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gebt mir gerne wieder einen Daumen hoch. Schreibt mir was in die Kommentare unbedingt. Lasst mir noch mal ein Abo da. Teilt die Message gerne mit euren Freunden, meine Videos. Leitet das weiter. Ich denke, das kann dem einen oder anderen helfen. Und geht heute Abend um 20 Uhr auf Nicolos Channel. Da bin ich dann auch im Livestream und unterhalte mich wieder mit den Männern über unsere Männerthemen. Wo ich mich sehr darauf freue schon. Und wie gesagt, um 20 Uhr geht's los auf Nicolos Channel. Ich verlinke das auch nochmal hier unter dem Video. Danke, Männer. Wir sehen uns morgen. Tschüss.